Und auf einmal hämmert das in meiner Wohnung gegen meine Badezimmertür. Und ohne dass irgendjemand sagt, hier ist die Polizei, bitte machen Sie die Tür auf. Ich habe mich so erschrocken, ich habe geschrien. Ich fühle mich total hilflos, ne, weil ich sitze da nackt in der Badewanne. Es war echt wie eine Vergewaltigung. Kaum hatte ich die Tür geöffnet, rissen mich auch schon zwei Polizisten durch die Tür durch, haben mich in die Acht genommen, haben meinen Kopf auf mein Knie gehauen, sodass mein Zahn irgendwie locker war und angeknackst war. Hinterher hat sich ja festgestellt, dass mein ganzes Gesicht auch blutig war. Und das haben die ja mehrfach wiederholt. Mein Freund war nicht mehr da, mein Sohn war nicht mehr da. Ich stand mit geöffnetem Bademantel, halbnackt, barfuß, klitschenass, um drei Polizisten in meinem Flur. Und es hieß nur, Kind ins Kinderheim und Frau ab, sofort mitnehmen, ab auf die Wache. Ich meine, ich habe dann nur mitgekriegt, dass ich habe geschrien, ich habe das ganze Haus geschrien, meine Nachbarn standen im Treppenhaus rum und ja. Also, ne, als man denkt, die Polizei ist irgendwie zum Schutz des Bürgers da, mich hat diese Situation so fertig gemacht, mich hat das so geschockt. Die haben haben mich sofort in Handschellen genommen, dann haben die mich rausgerissen, die haben mich mehrfach hochgezogen in diese Acht, wo was höllische Schmerzen verursacht hat. Dann haben die mich mit dem Kopf auf mein Knie geschlagen, bestimmt 10, 15 Mal. Ja, ach so, genau, das zum Thema Bluten. Also das fiel dann mein Sohn auf. Also ich habe so stark geblutet, gemerkt habe ich das erst, weil mein Sohn mich darauf aufmerksam gemacht hat. Das Blut tropfte irgendwie, als ich an der Wache ankam. Und er schrie dann, Mama, Mama, was haben die mit dir gemacht? Und da tropfte das zu Boden und da fiel mir das auch erst auf. Ich stand mit geöffnetem Bademantel, halbnackt, barfuß, klitschenass, um drei Polizisten in meinem Flur. Und es hieß nur, Kind ins Kinderheim und Frau ab, sofort mitnehmen, ab auf die Wache. Wie kam dieses Gas bis in Ihre Wohnung? Das haben die von unten reingesprüht, weil die mir Löcher von unten, hier unter so einem Tiefgaragen, und die haben Löcher gebohrt von unten und haben das dann reingesprüht. Und dadurch, dass die Fußböden hier nicht dicht sind, das heißt, hier sind an der Seite sind so Fugen, ist das hier in meine Wohnung gekommen. Ja, Schulz, hallo. Das ist Polmann aus Bielefeld. Ich grüße Sie, hallo. Ja. Haben Sie denn normal schlafen können? Ja, irgendwann zwangsweise, ja. Aber natürlich nicht so gut, ja. Jetzt möchte ich noch einmal wissen, was war damals mit der Polizei passiert, als Sie da überfallen wurden in der Wohnung? Ich glaube, 7 Anwälte, ich weiß es nicht mehr genau. Also einige an der Zahl. Können Sie mir die Situation noch einmal nachsagen? Ja, und zwar, Entschuldigung, kam ich von der Arbeit, habe irgendwie an dem Tag 14 Stunden gearbeitet, war todmüde. Mein damaliger Freund war bei mir zu Hause. Eigentlich wollten wir nächsten Tag hier in Urlaub fliegen. Mein Sohn sollte zum Ponyhof. Und wir haben uns gestritten und auf einmal standen 6 Polizisten bei mir vor der Tür und die sagten mir dann, dass sie von Nachbarn von mir kommen und ich glaube 3 davon waren sehr junge Polizisten, die auch sehr aggressiv waren. Ich habe die dann alle reingebeten und die standen bei mir im kleinen Flur und 2 davon wollten dann gleich in das Kinderzimmer meines Sohnes stürmen. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt war da 5, 6, ich weiß es nicht mehr genau, auf jeden Fall noch sehr klein, hat schon lange geschlafen. Und daraufhin habe ich gesagt, also stopp. Ne? Ich sage erstmal bitte, habe ich sie gebeten, ein bisschen leiser zu sein. Und sie darauf aufmerksam gemacht, dass mein Sohn da schläft. Und der eine fing dann gleich an und ja, und bitte nicht anfassen und so Amtsbeleidigung oder gewaltigen Widerstand gegen Stadtgewalt. Also irgendwie hat er blöde Texte gelassen. Und ich habe dann auch ein ganz komisches Bauchgefühl gehabt und habe dann den kleinen Flur verlassen und bin dann ins Wohnzimmer gegangen zum älteren Polizisten und habe ihm die Situation geschildert, dass wir zu dem Zeitpunkt etwas Probleme mit den Nachbarn haben, weil der nicht verstanden hat, dass wir nicht die Eigentümer der Wohnung sind. Und da gab es zu wenig Trittschall. Das heißt, wir hatten, also auch wenn man da barfuß aufs Socken gegangen ist, hat sich das bei denen in der Wohnung also angehört, als würde eine Decke auf den Kopf fallen. Und ja, leider gab es auch schon Auseinandersetzungen mit den Nachbarn und hab denen das geschildert. Und naja, und daraufhin sind die dann auch wieder gegangen. Und dann wollte mein Freund sich nicht mit mir aussprechen. Dann sagte er, wir gehen jetzt uns irgendwie, können wir morgen drüber reden. Und ja, er ist dann schlafen gegangen und ich bin ins Badezimmer gegangen, in die Badewanne und hab gebadet. Und auf einmal klopft das, hämmert das in meiner Wohnung gegen meine Badezimmertür. Und ohne dass irgendjemand sagt, hier ist die Polizei, bitte machen Sie die Tür auf. Ich habe mich so erschrocken, ich habe geschrien. Ich fühle mich total hilflos, ne, weil ich sitze da nackt in der Badewanne. Es war echt wie eine Vergewaltigung. Habe totale Angst gehabt, weil mein damaliger Freund alles andere war als gewalttätig. Der war ganz lieb, der ist auch nicht aggressiv oder auch, wenn wir uns gestritten haben, hat er noch nie irgendwo gegengehauen. Und also es hat gedauert, bis ich eine Antwort bekommen habe. In der Zwischenzeit hat dann einer der Polizisten oder beide, ich weiß es nicht, auf jeden Fall wurde mir unten dieser Luftschacht eingetreten, der sich in der Badezimmertür befand und mit Taschenlampen wurde ich da angeleuchtet. Und daraufhin habe ich dann, eine Antwort gekriegt habe, irgendwann nach rumgeschrei und wer denn da ist und habe dann auch Angst, machen Sie die Tür auf, haben die noch gesagt, genau. Und ich hatte Angst, dass sie die Tür auf, also auch eintreten und bin dann aus der Wanne raus im Bademantel gepackt und kaum hatte ich die Tür geöffnet, rissen mich auch schon zwei Polizisten durch die Tür durch, haben mich in die Acht genommen, haben meinen Kopf auf mein Knie gehauen, sodass mein Zahn irgendwie fast locker war und angeknackst war. Hinterher hat sich ja festgestellt, dass mein ganzes Gesicht auch blutig war. Und das haben die ja mehrfach wiederholt. Mein Freund war nicht mehr da, mein Sohn war nicht mehr da. Ich stand mit geöffnetem Bademantel, halbnackt, barfuß, klitschenass, um drei Polizisten in meinem Flur. Und es hieß nur Kind ins Kinderheim und Frau ab, sofort mitnehmen, ab auf die Wache. Ich meine, ich habe dann nur mitgekriegt, dass ich habe geschrien, ich habe das ganze Haus geschrien, meine Nachbarn standen im Treppenhaus rum und ich habe nur mitbekommen, dass dann unten mein Freund versucht hat, wieder irgendwie hochzugehen, weil ich um Hilfe geschrien habe und er wurde dann mit manövrierter Waffe aus dem ganzen Wohnhaus rausgeschickt. Und Sie haben geblutet? Ich triefte dann noch auf der Wache. Ich selber stand so unter Schock, dass ich das gar nicht mitbekommen habe. Eine Sekunde, bitte mal. Mach Mama, komm gleich. Götterspeise. Macht Mama, aber ich telefoniere. Ja, verspreche ich dir gleich, okay? So, meine Maus. Die muss das ja nicht mitkriegen, dass man die Tür zumacht. Wo war ich? Genau. Und dann, während der ganzen Polizeifahrt wurde mir dann auf die Brust geguckt und ich habe gesagt, hören Sie auf, ne, lassen Sie das gefälligst nach. Der hat sich dann noch totgelacht, der neben mir saß, hat irgendwie noch ein bisschen Späße gemacht. Dann haben die mich auf die Wache geführt, dann kam eine Polizistin und sagte, oh Gott, was ist mit Ihnen denn passiert? Oder nee, Quatsch, da war ich schon in einem Raum, genau, nee, ich kam auf die Wache, sah meinen Sohn und irgendeine Polizistin oder irgendein Polizist hat telefoniert mit dem Jugendamt und die wollten irgendwie meinen Sohn ins Kinderheim stecken. Zum Glück kam mir mein Freund hinterhergefahren und er kam dann auch zur gleichen Zeit und ich habe nur geschrien. Und die haben dann auch behauptet, also meinem damaligen Freund gesagt, also Frau Schulz möchte nicht, dass sie ihren Sohn mitnehmen. Und mir haben sie erzählt, mein Freund will ihn nicht mitnehmen. Zum Glück dadurch, dass wir durch Zufall und durch Glück uns dann noch gegenüberstanden und ich da rumgeschrien habe, konnte er dann meinen Sohn dann auch mit aus der Wache nehmen. Dann haben die mich genau in so einem Raum geführt und da kam die Polizistin und sagte, oh Gott, was ist Ihnen denn passiert? Und genau diese zwei Kollegen, die mir das angetan haben, die kamen dann gerade in dem Moment vorbei und grinsten und machten ganz blöde Witze noch. Und ich denke, die Polizistin war auch sehr geschockt über ihre Kollegin und hat da wohl auch, anhand ihrer Blicke war schon zu bemerken, dass sie das schon verstanden hat, dass da etwas nicht mit rechten Dingen abgegangen ist. Ja, und dann wurde ich festgehalten, die ganze Nacht auf der Wache, obwohl sie wussten, dass ich mit meinem Freund in Urlaub fliegen wollte. Sie haben letztendlich unseren Flug verpasst. Und ja, mein Sohn ist dann irgendwie noch auf dem Ponyhof gefahren, aber ja. Also ohne Erklärung. Ich habe keine Erklärung gekriegt. Ich weiß bis heute nicht, warum. Ja. Haben Sie denn stark geblutet? Ja, ach so, genau, das zum Thema Bluten. Also das fiel dann mein Sohn auf. Also ich habe so stark geblutet, dass, also gemerkt habe ich das erst, weil mein Sohn mich darauf aufmerksam gemacht hat. Weil das Blut tropfte irgendwie, als ich an der Wache ankam. Und er schrie dann, Mama, Mama, was haben die mit dir gemacht? Und da tropfte das zu Boden und da fiel mir das auch erst auf. Wo haben Sie geblutet? Ja, irgendwie aus dem Gesicht, also aus dem Mund, ich glaube aus der Nase. Also ich habe damals, ja, wie gesagt, mehrere Anwälte beauftragt. Der Witz ist noch, es gibt einen Herrn Rechtsanwalt Huschbeck. Der hat selber mal, war da bei der Polizei, ich glaube Kriminalpolizei, der ist mittlerweile Rechtsanwalt. Der wurde mir empfohlen als guter Anwalt, weil er irgendwie selber bei der Polizei tätig war, ja. Und der konnte mich nicht vertreten, weil er genau die beiden Polizisten schon vertreten hat in einem anderen Fall. Und ja, das würde sich natürlich korrelieren irgendwie mit der Interessenlage. Und ich weiß nicht, wie viel Anwalt ich hatte. Also ich denke mal, dass der Akteneinsicht genommen wurde. Aber das ist jetzt auch schon ein bisschen her. Normalerweise ist es ja das Erste, was ein Anwalt tut, erstmal die Akten anzufordern. Aber Sie hätten doch Akteneinsicht nehmen können. Akteneinsicht in die Polizeiakten. Ja, ich war, wissen Sie was, also, ne, als man denkt, die Polizei ist irgendwie zum Schutz des Bürgers da, mich hat diese Situation so fertig gemacht, mich hat das so geschockt, weil ich war im Trauma. Ich habe schon, ich weiß nicht, wie viele Monate, ich glaube, ich habe 3 oder 4 Monate gebraucht, um überhaupt mal 2 Seiten zu verfassen, um das überhaupt mal einen Anwalt in die Hand zu drücken, weil ich ständig heulend zusammengebrochen bin. Und selbst als mein damaliger Freund neben mir saß und versucht hat, zu beruhigen, ich konnte nicht. Und ich habe in dieser Situation, ich konnte da nicht klar denken, weil mich das völlig fertig gemacht hat. Also von nur Staatsorganen, wo man eigentlich Schutz erwartet, auch wegen nichts. Ich wurde behandelt wie eine Schwerverbrecherin. Ich bin nicht kriminell. Das Schlimmste, was ich mal gemacht habe, ist mit 12 Mal ein Radiergummi geklaut. Aber das war irgendwie aus Versehen. Ansonsten bin ich keine kriminelle Person. Im Gegenteil. Und ich habe mir nicht zu Schulden kommen lassen. Und das ist irgendwie, ja, ich kann es nicht nachvollziehen. Und das hat mich einfach zu sehr geschockt, dass ich zu dem Zeitpunkt in der Lage gewesen wäre, alleine da wirklich neutral und sachgemäß irgendwie die Dinge zu tun, die man dann normalerweise tut. Hatte man Ihnen Handschellen angelegt? Ja. Sofort. Und man hat mich also bestimmt 15, 20 Mal, ich bin sogar zur Gerichtsmedizinerin gegangen. Ich habe sogar ein gerichtsmedizinisches, also ich habe mir von der Gerichtsmedizinerin meine ganzen Verletzungen aufgeschrieben, auch die ganzen Hämatome. Das ist durchaus noch vorhanden und also die haben mich, ich weiß nicht wie oft, also die haben mich mehrfach mit, die haben erstmal haben die mich sofort in Handschellen genommen, dann haben die mich rausgerissen, die haben mich mehrfach hochgezogen in diese 8, wo was höllische Schmerzen verursacht hat, dann haben die mich mit dem Kopf auf mein Knie geschlagen, bestimmt 10, 15 Mal. Ich durfte mir noch nicht mal Schuhe anziehen, die haben mich nackt abgeführt an meinen Nachbarn vorbei mit offenem Bademantel, es hat gestürmt, es hat geregnet, es war Herbst. Ich durfte mir noch nicht mal was anziehen. Ich habe geschrien, dass ich mir was anziehen soll. Da hatte eine Polizist mir mal so so offene Pumps, wo man überhaupt nicht drin laufen kann, sondern noch nasse Füße hat. Ich bin da nicht reingekommen, ich bin da umgeknickt und rausgerutscht und sagte dann noch, naja, sie wollen das ja nicht anziehen, denn eben nicht. Und hat die dann mit dem Fuß zur Seite gestoßen. Und dann haben die mich so mitgenommen. An meinen ganzen Nachbarn vorbei, auf die Wache, nackt. Ich habe zwar einen Bademantel, ne, aber der war offen, ja. Also hatten Sie nichts anderes an als den Bademantel? Richtig. Noch nicht mal Schuhe, gar nichts, keine Unterwäsche oder nee. Oder normale Kleidung, wie sich das gehört, gar nichts, nichts. Haben Sie den Namen von den Polizisten, die das getan haben? Ja, die habe ich. Die sind doch im Dienst? Das weiß ich nicht. Wie lange ist das her? Mich lügen. Mein Sohn ist jetzt 18. meine Akten gucken. Also ich habe die ganzen Unterlagen noch. Aber wie kam es denn, dass man irgendwo auf Sie geschossen hatte? Das hatte doch auch einen Hintergrund mit einem Diplomaten aus Armenien? Nee, Iran. Iran war es. Ja. Also warum, weiß ich, kann ich Ihnen nicht sagen. Mir wurde auch bis dato keine Antwort gegeben. Sie hatten doch damals irgendwelche politischen Beziehungen. Genau. Mhm. Und wer war das alles? Also ich bin mit denen aufgewachsen, mit der Familie. Und auch, naja, und wir sind irgendwann mal zusammengekommen mit dem, also ich bin mit dem Sohn mal zusammengekommen. Welche Familie? Oh, wie bitte? Welche Familie? Die iranische. Die iranische, ja. Das ist eine iranische Familie, genau. Ich bin mit denen aufgewachsen und irgendwann waren wir mit zusammengekommen. Und ich dachte immer, also das ist irgendwie, ja, das arme mich irgendwie, dass der dahinter steckt. Selbst er fing irgendwann an, mich zu schützen und sagte, nee, das ist, das hat sein Vater getan. Der hat irgendwelche Leute beauftragt. Ihr eigener Vater? Sein Vater, ne? Ach so, der Vater von dem Sohn des iranischen Diplomaten? Genau, ja, und der Papa ist Diplomat, genau. Also ich habe mich auch gefragt, wir haben uns beide gefragt, warum, weshalb. Ja, ich weiß es bis heute nicht. Ja, aber schildern Sie doch mal die Situation, wie das gewesen ist. Was meinen Sie jetzt genau? Wo man auf Sie geschossen hat. Ja, das war mehrfach, ne? Also es war einmal vor meiner damaligen Wohnung, mitten auf der Straße. Und dann war ich tanzen irgendwie auf der Reeperbahn und das war immer kurz, ja, also ich habe Glück gehabt, ne? Das war aus dem Nichts, ich kann Ihnen auch nicht sagen, wer es war, ich habe niemanden gesehen, ich habe nur Schüsse gehört und und ich hatte halt Polizeischutz lange, ne? Und das, die haben auch nie was gesagt, wenn ich gefragt habe, haben die gesagt, nee, oh Gott, wie sind sie da reingeraten und ja. Zu meinem Schutz dürfen die sie nichts sagen. Und dann war eine Situation, wo ich vom Einkaufen gegangen bin und meine Tür polizeilich verriegelt war. Und das kam dann auch erst irgendwie Monate später durch Zufall raus. Die haben mir dazu nie was gesagt. Zum Glück hat mein Sohn auch nicht mitbekommen. Und hinterher habe ich erfahren, also von der Polizei, die haben gesagt, wir hatten Angst, dass sie nicht mehr leben. Und Sie wissen nicht, warum? Dann habe ich mich an den Deutschen Ring gewandt. Ich habe Mordanrufe oder Drohungen gekriegt, aber von Amia selber, ne, und von seinem Bruder, glaube ich, auch. Aber eigentlich vom Vater nie direkt. Und selbst der Weiße Ring hat gesagt, nee, also zeigen Sie den bloß nicht an. Wenn Sie das tun, dann die werden Sie weltweit finden und dann werden Sie auf jeden Fall tot sein. Leben Sie einfach Ihr Leben weiter und vergessen Sie die Familie. Und das war schon, ja. Und was mir noch angeboten wurde, war genau eine neue Identität anzunehmen mit meinem Kind damals, mit meinem Sohn und dann wirklich alles hinter mich zu lassen. Aber ich habe gesagt, nee, das mache ich nicht. Ich weiß noch nicht mal, worum es geht. Keiner kann mir das sagen. Keiner gibt mir hier mal Auskunft. Ich habe nichts getan. Ich bleibe hier in Hamburg. Können Sie ungefähr diese Tonaufnahme, die Sie noch haben, einmal wiederholen? Auf dem Anrufbeantworter. Oh, wortwörtlich. Sinngemäß. Sinngemäß, ja. Also mir wurden 5 Dinge, ja, mehrere Sachen angedroht, ne? Einmal, Amir sagte zu mir, wenn ich nicht mit ihm in eine Wohnung ziehe, dann wird er dafür sorgen, dass ich da rausfliege. Dann gab es auf einmal eine Mobbing-Aktion von 30 Menschen, die habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen, gesprochen, und irgendwelche Nachbarn aus irgendwelchen Häusern, dann kam es zu Gerichtsverhandlungen, ich bin da ohne Anwalt aufgetaucht und habe tatsächlich die Wohnung verloren. Dass es passiert ist, hat er eingehalten. Dann hat er mir angekündigt, dass ich, wenn ich nicht mit ihm da einziehe, dass ich meinen Sohn verliere und ich Ärger mit dem Jugendamt bekomme. Dann hat sich auf einmal das Jugendamt mit mir in Verbindung gesetzt und mir versucht, mein Kind wegzunehmen. Das ist passiert. Das hat er eingehalten. Dann hat er mir angedroht, dass ich zu dritt vergewaltigt werde. Auch das ist passiert. Ja, und ansonsten, dass ich... Ach so, genau. Und dass mein Sohn einen Autounfall haben wird und leider ist auch das passiert. Erst mit zwei Schulkameraden von der Schule weiter zum Hort gehen. Wir sind zu dritt über die Straße gegangen. Mein Sohn war ein Stück weiter hinten. Und da kam auf einmal ein Auto aus der Einfahrt und hat meinen Sohn umgefahren. Also zum Glück lebt er noch. Aber auch das wurde mir angedroht und das ist passiert. Ja, das Einzige, was noch übrig ist, ja, dass ich noch am Leben bin. Ne? War das auch eine Drohung, dass Sie bald nicht mehr leben? Dass er mich umbringen wird oder dass ich sterbe, ja. Das ist das Letzte, was er nicht eingehalten hat. Mhm. Ja. Wissen Sie, dass Ihr Vermieter Mitglied im Rotary Club ist? Im was? Im Rotary Club. Rotary? Ja. Was ist das? Ein Service Club, das muss man wissen. Es gibt ja auch Freimaurer, es gibt Logen, es gibt verschiedene Service-Clubs wie Lions Club, Rotary Club, Round Table und viele, viele andere. Und das sind gewisse Clubs, wo gewisse Leute drin verkehren und sich gegeneinander oder miteinander helfen müssen. Okay. Da ist auch der frühere Präsident des Bundesverfassungsgerichts drin und viele andere Richter vom Bundesverfassungsgericht, ehemalige Richter. Okay. Die Beate Merck, Justizministerin von Bayern, Angela Merkel. Okay. Und der Bielefelder frühere Polizeipräsident, der jetzige Bielefelder Polizeipräsident, ein ausgetretener früherer Bielefelder Polizeidirektor und einige gewisse Leutchen, denen ich noch hinterher bin. Okay. Ärzte und gewisse außergewöhnliche Personen. Warum die da Mitglied sind, weiß ich nicht, aber von dem sogenannten selbstlosen Entschuldigung, Dienen... Entschuldigung, ich muss mal ganz kurz meine Nase putzen. Eine Sekunde, bitte. Sorry. Mhm. Und das ist das so eine Art... Also ich kenne das, ist das so eine Art... Wie Vereini... wie heißt das? Nochmal, also ich weiß zwar nicht, warum die da Mitglied sind, aber ich nehme an, dass die sich dort gegenseitig verpflichtet sind zu schützen und das gilt dann wahrscheinlich auch für solche Situationen, wo jemand sonst vielleicht auf der Strafanklagebank landen würde. Mhm. Denn man ist dort verpflichtet, sich untereinander zu helfen, hat man mir gesagt. Okay. Und er steht dort auf einer Liste im Internet. Okay. Da können Sie Ihren Hausvermieter wiederfinden. Damit hängt es auch zusammen, dass da vor Gericht die Rechtsanwälte ihnen nicht recht helfen wollten. Mhm. Genau wie der Letzte, ne? Man kann auch Rechtsanwälten drohen. Wie bitte? Man kann auch Rechtsanwälten drohen. Wenn die das nicht so oder so machen, werden die nie wieder einen Fall in der eigenen Stadt gewinnen. Ich habe auch gerade, was war das? Ach so, genau. Ich hatte ein Gerichtsverfahren beim anderen gewonnen. Der hat vom Staat Geld kassiert, von mir Geld kassiert. Und dann hat er nochmal, weil wir gewonnen haben, nochmal Geld kassiert, was mir eigentlich zusteht. Und also einige. Wer hat das kassiert? Ja, der Anwalt. Also der praktisch, ja, das dreifach kassiert, ne? Drei verschiedene Leistungen? Nee, bei einer Sache hat er von mir Geld gekriegt, dann hat er Geld in der Sache vom Staat gekriegt. Und dann hat er nochmal, weil wir das gewonnen haben, nochmal, praktisch von zwei, ne? Aber was eigentlich das Geld kassiert, was mir zusteht. Was war das für eine Sache? Wie bitte? Was war das für eine Sache? Da wurde mir was vorgeworfen. Aber ja. Also dieses, kann ich das als Ablehnungsgesuch nehmen, diesen Rotary Club? Laut Gerichtsbeschluss, Bundesverfassungsgericht war es wohl, oder Bundesgerichtshof, wäre es angeblich kein Ablehnungsgrund, wenn Rechtsanwalt und Richter im Rotary Club seien. Was aber natürlich nicht so einfach ist. Man hat es wohl von Gerichts wegen nicht anerkannt. Mhm. Da muss ich gerade mal so einen Anruf hier wegklicken. So. Hallo? Hallo? Ja, ich bin noch da. Musste gerade so einen Anruf wegklicken. Es wird von Gerichten nicht anerkannt, aber man sollte es natürlich machen. Weil der Rotary Club ja dazu da ist, dass man sich dort hilft und abspricht. Mhm. Ganz besonders, wenn es im gleichen Gebiet ist. Es gibt ja kleinere Vereine beim Rotary Clubs. Wie schreibt man das genau? Richard Otto? Ja, Rotary mit Y. Und dann? Brauchen Sie bloß noch den Namen Rode hinterher einsetzen, Vornamen dazu und dann finden Sie ihn. Also R-O-T und dann? A-R-Y. A-R-Y, okay. Das war knaller. Was hatten Sie denn noch für Kontakte zu Politikern? Oh, das ist so lange her. Also, ja gut, mit Wogereit hatte ich geschäftlich zu tun. Langsam und deutlich. Wie bitte? Mit Herrn Wogereit hatte ich geschäftlich zu tun. Langsam und deutlich sprechen, meine ich. Weil Sie immer zu schnell sprechen. Sie sprechen einfach ein bisschen zu schnell, zu undeutlich. Ach so, okay. Mit Herrn Wogereit hatte ich geschäftlich zu tun. Und mit Herrn Michael Freitag, den haben wir meine Wohnung verkauft. Ja, Herrn Ole von Beuys, da habe ich bei der dicker Frau gearbeitet, den haben wir krankenversichert. Und ansonsten, mir sind ganz viele Namen entfallen. Aber ich sag mal, ich habe in so jungen Jahren angefangen, in diesem Bereich zu arbeiten, dass mir, also oftmals, wenn ich irgendwie Nachrichten schaue oder Fernsehen gucke, irgendwie aus den Medien denke, Mensch, den kennst du doch. Also da waren noch einige andere bei. Aber die Namen habe ich jetzt nicht parat. Also das mit der Deutschen Bank hatten Sie zu tun? Auch, ja. Mhm. Was war da gewesen? Da habe ich ein Marketingkonzept in die Wege geleitet, ein Marketingprojekt geführt. Sie hatten gesagt, die Deutsche Bank hätte Sie eingekauft. Ja, genau. Weil ich habe bei der Generalgruppe eine zweite Ausbildung angefangen als Versicherungskauffrau und normalerweise macht man da ja so Ausschließlichkeitsverträge. Also A, habe ich gesagt, okay, den Immobilienbereich will ich nicht aufgeben. Nur wenn die mich haben wollen, dann erwarte ich auch, dass ich ja in meinen anderen Bereich weiter ausüben kann. Und genauso war es halt auch andersrum. Aber das ist normal in meiner Branche. Also es muss auch ein attraktives Angebot sein. Und was waren denn alles für Tricks gegen Sie verwendet worden in diesem Verfahren, wo Sie nun dieses Versäumnisurteil bekommen haben? Es war doch anfangs so, dass Sie dort erst einmal Wasser und Fäkalien in der Wohnung hatten. Ja, genau. Wie fing das an? Können Sie das schildern? Eines Tages? Ja, sehr plötzlich um 22 Uhr lief hier die Toilette und meine Badewanne mit Fäkalien über und verbreitete sich hier mit einem ekelnden Gestank, mit Tampons und allem Unrat, was man sich vorstellen kann, in meiner ganzen Wohnung. Und ich bin hier total in Panik ausgebrochen und wusste überhaupt nicht, was ich machen sollte. Meine Tochter hatte schon geschlafen. Ich habe dann irgendwie hier Dämme gebaut und versucht, das irgendwie aufzuhalten, weil das übersprudelte. Und ich musste mich jetzt nicht mal übergeben. Ich bin ins Treppenhaus gelaufen. Ich habe dann diese Notfallrufnummer gesucht vom Eigentümer, die ja normalerweise mit für Notfälle aushängt, welche Firma dann benachrichtigen kann, dass dieser Schaden da gestoppt werden kann. War im Nachbarhaus. Ich habe hier das abgeschaufelt mit Eimern und abgekippt und ja, also das Ganze ging irgendwie 14 Stunden. Ich glaube, ich habe in der Nacht, bin ich mal aus Erschöpfung irgendwie 2 Stunden mal zusammengebrochen. Und gekommen ist dann erst mittags so, ich glaube gegen 1, endlich mal einer von der Verwaltung, der dann ja irgendwie oberflächlich hier den dieses Dreckswasser abgewogen hat mit Gerätschaften und oberflächlich ein bisschen was gesprüht hat. Dann hat er noch angefangen, ich habe hier dann also Kleidung, Handtücher, meine ganzen Kartons waren nass, die noch vom Umzug mit meinen Sachen nicht ausgepackt waren. Dann hat er ein bisschen Laminat rausgerissen, hat ein bisschen angefangen, mir, was ich dann nachher wegschmeißen konnte, in Müllsäcke zu packen. Aber im Grunde genommen hat er mich dann, also das ganze Badezimmer, mein ganzer Flur, alles stand noch voll mit meinen verdreckten Klamotten und kaputten und versüfften Kartons. Das war's dann. Dann hat er mich irgendwie nach, ich glaube, 1,5 Stunden verlassen. Und ich hing hier dann mit dem Dreck alleine, den ich dann entsorgen konnte. Und das war so massiv, also das tropfte unter mir, sind Tiefgaragen, das tropfte alles unten runter, bis in den Keller. Also ja, wenn man sich vorstellt, 14 Stunden tropft das da auf den Kopf. Ach so, und dann bin ich noch zu den Nachbarn, ja, hab versucht rauszubekommen, ob die nicht vielleicht irgendwie eine Notfallrufnummer haben. weil es dann hieß, bei der Feuerwehr, wir kommen erst ab Kniehöhe. Dann habe ich im Internet irgendwie Notfallunternehmen rausgesucht. Da sollte ich 800 bis 1000 Euro vorschießen. Das hat mir durch die Feuerwehr auch noch gesagt, weil das nur 10 cm hoch war, das Wasser. Ja, und das hatte ich nicht mal eben in der Kaffeekasse liegen. Somit habe ich den Nachbar noch gefragt. Und vor allen Dingen habe ich genau die Mieter, die über mir wohnen, das sind zwei Mietparteien, die gebeten, erstmal darauf mal aufmerksam gemacht, dass hier ein Unglück passiert ist, und die gebeten, bitte erstmal nicht die Toiletten zu benutzen, weil die mir ja nun wirklich dann, ne, auf den Kopf ihre Fäkalien lassen. Aber ich weiß noch, dass eine Zeit lang war dann irgendwann auch die Wasserflut mal Stillstand, aber die haben dann irgendwann weiter die Toiletten benutzt, und ich weiß nicht, ob da auch das Badewannenwasser oder Wasser mit irgendwie rausgekippt ist. Auf jeden Fall sprudelte das einfach weiter. Also die haben sich daran nicht gehalten. Und was da aus der Toilette kam, das war Menschenscheiße. Ja, ja. Was alles war drin? Ja, Tampons, Toilettenpapier, Binden, ja, und Fäkalien jeglicher Art. Und irgendwann war noch etwas mit einem Gasangriff? Ja, das war, also dieser Fäkalienvorfall hat am 8.8.2008 stattgefunden. Und dann haben die, ich glaube, circa im März 2009, wurden von unten von dem Eigentümer Gerätschaften aufgebaut und Löcher in die von unten in meine Wohnung gebohrt. Wir haben ja eine Fußbodenheizung und haben von unten das Wasser auch abgepumpt und irgendwelche Giftstoffe reingesprüht. Das ist sowieso über Monate wohl passiert zur Reinigung, aber ein Tag war das ganz massiv. Normalerweise stehe ich morgens um 6 auf und auch am Wochenende, man hat eine innere Uhr, spätestens um 6:30. Ich habe den Wecker nicht gehört an dem Tag, ich lag hier im komaartigen Zustand. Ich bin mit meiner Tochter ich habe sie noch geweckt, ich bin um 11:30 aufgewacht, ich musste meine Tochter wecken. Meine komplette Wohnung war vernebelt, man hat die Hand vor Augen nicht gesehen. Ich habe sofort mein Kind hier rausgezogen und alle Türen aufgerissen und habe sie auf die Terrasse gesetzt, in den Garten gesetzt, bin runtergelaufen, weil ich nun wusste, dass da Gerätschaften aufgestellt sind, und fand dann im Keller die Firma Stiebel mit zwei Mitarbeitern vor und habe da hysterisch rumgeschrien. Achso, die eine Nachbarin, mit der ich mich übrigens gut verstanden habe, die kam zu dem Zeitpunkt übrigens, die mittlerweile dann irgendwann auch gegen mich unterschrieben hat, dass ich hier angeblich den Hausfrieden wegen angeblicher Ruhestörung immer störe. Und die ist zum Beispiel Zeugin gewesen, und die haben sich erst geweigert, das abzustellen. Und erst als ich mit der Polizei gedroht habe, rannte dann ein Mitarbeiter von der Firma Stiebel raus und hat dann Herrn Rode angerufen, aber auch nicht in meinem Beisein. Und kam dann wieder runter und sagte, nee, okay, wir brauchen die Polizei nicht rufen, wir stellen das jetzt ab. Ja. Was war das, was da in der Wohnung war für ein Gas? Fungizide Mittel und... Langsam, was war das? Fungizide Mittel. Was ist das? Das sind so eine Art Pestizide und so ein, wie heißt denn das? Insektengift. Ja, so ein Gift, damit die Bakterien getötet werden und der Schimmel getötet wird. Und normalerweise muss man, ich habe dann daraufhin auch bei der Firma angerufen, man muss 2 Tage die Wohnung verlassen. Es dürfen auch gar keine Tiere noch vorhanden sein, ja, die dann sterben können. Das ist bei mir ja passiert. Die Wellensittiche? Ja, genau. Wie viele? Also der Wellensittich, der hier war zu dem Zeitpunkt, der war ganz jung. Ich habe den richtig auseinandernehmen lassen von der Tierärztin. Und die hat festgestellt, dass er überhaupt kein Immunsystem aufbauen konnte. Und dann hat sie sich sehr gewundert, hat mich gefragt, wie ich sie halte. Und die sind im sehr großen Käfig, die hatten Freiflug und kriegen abwechslungsreiches Futter. Und sagte, das kann sie überhaupt nicht verstehen. Und dann hatte ich ihr den Fall geschildert und sagte, das kann gut sein. Und dann hatte sie mir noch erzählt, dass in Mexiko und in einigen Ländern oder auch damals im Bergbau Wellensittiche und Kanarienvögel dazu verwendet werden im Bergbau, ne, wenn sie sehen, okay, da ist giftigen Stoff, giftige Stoffe. Das ist genau wie in, ich glaube, in Mexiko, da sagte sie mir, irgendwo in Ländern, die wirklich an der Straße hängen. Und sie dachte erst, ach, wie niedlich. Und da sagten die Einwohner, nee, das ist nicht niedlich. Wenn wir wissen, dass die Kanarienvögel oder Wellensittiche tot umkippen, wissen die, dass die Luft, ne, mit Schadstoffen belastet ist. Und ja, meine Tierärztin sagte, das ist wohl kein Wunder. Das Schlimme daran ist, ich habe danach, also ich habe immer zwei Wellensittiche gehabt, ja, vier Vögel nachgekauft, also mittlerweile ist der fünfte Wellensittich gestorben. Obwohl, ja, dieser Eingriff hier ja schon, ja, jetzt nur über zwei Jahre her ist. Also ich vermute mal, dass hier noch irgendwas in der Luft belastet ist. Wie kam dieses Gas bis in Ihre Wohnung? Das haben die von unten reingesprüht, weil die mir Löcher von unten, hier unter so Tiefgaragen, und die haben Löcher gebohrt von unten und haben das dann reingesprüht. Und dadurch, dass die Fußböden hier nicht dicht sind, das heißt, hier sind an der Seite sind so Fugen, ist das hier in meine Wohnung gekommen. Hätte man das ahnen können? Wie bitte? Hätten die Leute das ahnen können, dass das gefährlich ist? Ja, natürlich, die wissen ja, was sie da tun. Also ich habe in der Firma dann angerufen, ganz neutral, ohne dass ich gesagt habe, dass ich Mieterin von Herrn Rode bin. Ich habe nur gesagt, ich habe da mal eine Frage, die und die Mittel. Und dann sagte sie, ja, nee, also schlimmstenfalls kriege ich mit meinen Kindern davon Lungenkrebs. Das ist hochgiftig, es geht auf die Atemwege, es geht auf die Schleimhäute. Die Nase ist zu, Bronchitis und ja, es ist ja nicht ungefährlich. Man sollte mindestens 2 Tage die Wohnung nicht betreten und die muss auch durchgelüftet sein. Dann müssten ja auch andere Wohnungen damit durchnebelt sein. Ja, komischerweise ist nur meine durchnebelt, ne? Ich habe ja dann irgendwie, ja, ich habe ja auch meine Nachbarn gefragt und das ist ja schon fast so was wie ein Mordversuch, wenn man es vorher gewusst hat. Ja, könnte man so sagen, ja. Und Sie hatten dann die Miete gemindert? Ja. Wie viel Miete hatten Sie dadurch dann gemindert? Nur 2 Monatsmieten. Also ich hätte auch mehr gemindert, weil ja dann irgendwann, es ist ja nichts mehr passiert. Es hieß zwar am Anfang mal von Herrn Rode, dass er ja hier weitermacht, ne, dass hier auch das alles ersetzt werden soll. Ich meine, alleine schon an den Möbeln ist mir bestimmt ein Schaden von, weiß ich nicht, bestimmt mit Laminat von 15.000 Euro entstanden, wenn nicht noch mehr. Ja, und das waren dann 2 Monatsmieten. Und dann hat Herr Rode das ja geschafft, dass die AGE direkt die Miete an ihn überweist. Und normalerweise ist es nun, wenn ich jetzt Alkoholikerin wäre, drogenabhängig oder Gelder veruntreue, ne, dann darf die Behörde eigenständig sagen, okay, ne, hier ist irgendwie die Miete in Gefahr oder ne, ich bin nicht in der Lage, ne, mich um meine Angelegenheiten zu kümmern. Aber das ist nicht der Fall. Dann habe ich daraufhin auch bei der AGE angerufen und ich habe zum Glück eine ganz nette Sachbearbeiterin. Ich habe gesagt, es geht nicht. Sie nehmen mir auch jegliches Recht, den Eigentümer unter Druck zu setzen. Ich habe hier keine Heizung, die und die Mängel sind hier. Auch vor Gericht jegliches Recht. Ne, das ist schon eine andere Sache, wenn man wegen 1.200 Euro kämpft, als wenn dann natürlich geht es hier um viel, viel mehr Geld. Da wird das, denke ich, auch von den Gerichten ganz anders behandelt. Und die war dann total erschrocken und ich habe auch gesagt, also sollte ich irgendwelche Nachteile haben, werde ich die Schadensersatzansprüche an die stellen. Und sie hatte mir dann gesagt, sie wird dann nochmal Rücksprache halten. Und dann hieß es auf einmal, ich sollte meine kompletten Unterlagen von meinem Mietrechtsstreit da einreichen. Habe ich gesagt, seien Sie mir nicht böse, aber das ist ein laufender Prozess. Das geht nicht. Ne? Ich kann Ihnen da irgendwie was so neutral mal zukommen lassen. So, und dann hatte sie mir mitgeteilt, dass der wohl übers Wohnungssicherungsamt, dass irgendwie, dass die damit was zu tun haben und die haben einen Auftrag vom Wohnungssicherungsamt bekommen und deswegen sind die verpflichtet dazu. Dazu habe ich auch Akteneinsicht mal beantragt, aber nichts gehört und auch mittlerweile 2 Erinnerungen geschrieben oder 3. Bis dato nichts gehört, ja. Mein Problem ist halt jetzt noch mein Gesundheitszustand, dass es mir wirklich schlecht geht und also ich sag mal, um solche Sachen und auch nicht kontinuierlich kümmern musste. Ich hatte vor kurzem wieder eine Not-OP. Ja. Und was halt auffällig ist, mein Sohn kriegt Ausschlag, wenn er bei mir in der Wohnung ist. Ich bin müde, matt, ich habe Konzentrationsprobleme, also habe ich zwar seit dem Unfall auch, aber ich merke das, wenn ich bei mir in der Wohnung sitze, ich bin manchmal wie vernebelt irgendwie. Meine Tochter kriegt Asthmaspray, wenn sie hier drin ist. Wenn sie tagsüber in der Kita ist, braucht sie das nicht einmal oder jetzt ist sie gerade eingeschult worden, auch da benötigt sie das nicht. Unsere Atemwege sind immer zu und selbst ja Besuch, der länger ja als eine Stunde hier ist, die werden müde, matt und schlaff. Wie sind denn diese Gerichtsverfahren verlaufen? Ihr Vermieter wollte sie da rausklagen und da ist auch einiges schief gelaufen mit den Anwälten und mit den Akten, die ihnen nicht zugestellt wurden. Genau, also das fing ja eigentlich schon beim ersten Termin an, wo ich den ersten Anwalt hatte. Das war im Januar letzten Jahres, hatten wir einen Gerichtstermin und das Erste war, dass ich den Gerichtssaal betreten habe. Der Richter mich angrinste und sagte, na, Frau Schulz, also so redet man definitiv nicht als Richter und so spricht man eigentlich mit einer Person, die man irgendwie von früher kennt, aber auch nicht, wenn man als Richter ein öffentliches Amt bekleidet. Ich habe mich ja sehr gewundert, dann habe ich mich hingesetzt und ja, dann fing das erstmal an, dass auf meiner Seite des Tisches die Gesetze lagen über Mieterpflichten. Und worauf ich irgendwie als Mieter, das war zum Thema Ruhestörung und dass ich als Mieter verstand, da, wenn man als Mieter den Zugang der Wohnung verweigert, dann ist das auch ein Kündigungsgrund und dann muss man sich nicht wundern irgendwie, ne? Also alles das, was man dann als Mieter muss. Dann wurde mir gesagt, dass ich habe sowieso was Erstes, Frau Schulz, ich sage Ihnen gleich eins, also wir werden hier nicht 7 Jahre rumklagen und das ist ja dann auch immer mit den Zeugen irgendwie so eine Sache, ob die denn so ehrlich sind und also nehmen Sie jetzt den Vergleich an, ich kann nur sagen, hier werden Sie nichts bei mir, es gibt jetzt neue Gesetze und da habe ich gedacht, bitte. Und das wird sowieso irgendwann zum Landgericht gehen, aber auch da werde ich nichts. Das werde ich auch verlieren und ziehen Sie doch einfach aus. Da habe ich gesagt, bitte, ich sage Entschuldigung. Ne? Ich bin als Mieter verpflichtet, da irgendwie meine Pflichten einzuhalten und regelmäßig die Miete zu zahlen, aber der Eigentümer ist genauso verpflichtet, sein Objekt in Ordnung zu halten. Ne? Und habe dann irgendwie angefangen, wollte ihn eigentlich was über die Wohnungsmängel erzählen, wo ich dann auch gleich wieder unterbrochen wurde. Also er hat mich angeschrien, unterbrochen und ja, dann konnten wir nicht weiterreden. Dann hatten wir, fehlten irgendwie Schriftsätze vom Gericht und von der Gegenseite. Und der Richter hat dann auch gesagt, dass das wohl schon seit 3 Wochen oder ich weiß nicht, einige Wochen auf jeden Fall schon da lag. Aber mein Anwalt hat die nicht bekommen. Also das zum Thema Unterlagen. Da fing das schon also beim ersten Termin an. Daraufhin hat mein damaliger Anwalt gesagt, okay, also nee, dann können wir hier nicht weitermachen, das ist unfair und dann müssen wir das vertagen. So, und das waren, ja, dann sind wir rausgegangen. Das war das Erste. Das Zweite, dann hatte ich ja einen schweren Unfall im März letzten Jahres und dann sind ja 2 Atteste wegen meiner Verhandlungsunfähigkeit eingereicht worden und auch über meinen schweren Unfall. Und ja, der Richter hat dann genau in der Zeit, wo ich krankgeschrieben war, genau in der Zeit diesen Beweistermin, die Hauptverhandlung und Zeugenvernehmung angesetzt, wobei ja nur die Zeugen der Gegenseite geladen worden sind. Meine sind nicht geladen. Wie viele Zeugen der Gegenseite? 9 Stück. 9 von der Gegenseite und Sie hätten wie viele gehabt? Also insgesamt, ich weiß das gar nicht mehr. Also das Problem ist ja, ich habe ja noch nicht mal die Möglichkeit vorher gehabt, ich habe mal 2 Schreiben existieren, wo ich einen Zeugen genannt habe. In einem Schreiben waren es, glaube ich, 4 oder 3 und in dem anderen waren es, glaube ich, nochmal 3. Aber das sollte noch besprochen werden, aber der erste Anwalt war ja irgendwann auch nicht mehr erreichbar. Der hat ja nicht auf meine Faxe reagiert, der hat ja auch nicht auf irgendwie ein Schreiben reagiert. Daraufhin habe ich ja ihm das Mandat entzogen. Genau, und mir wurde praktisch auch die Möglichkeit genommen, überhaupt nochmal zu sagen, okay, den und den Zeugen lade ich jetzt vor, weil ich ja durch diesen Unfall gehemmt war und halt auch keine Rechtsvertretung, also kein Rechtsvertretung. Also Sie hatten ungefähr auch fast 9 Zeugen gehabt Oder mehr sogar? Ja, ich hätte noch mehr bringen können, aber ich hatte halt gar nicht diese Möglichkeit, ne? Ja, und die hatten dann 9 Zeugen der Gegenseite geladen und die waren auch gekommen. Und dann hatten die alle gegen sie ausgesagt, sie hätten Lärm gemacht. Also dieses Gerichtsprotokoll, das ist auch, ich sag mal so, wenn man nicht dabei war, ist das wirklich Auslegungssache, was ich jetzt hier in den Händen bekommen habe, weil die Fragen, die gestellt worden sind, nicht in diesem Protokoll enthalten sind und die lediglich die Antworten. Und also viele Mieter haben auch sehr neutral ausgesagt, ne? Die irgendwie zum Beispiel so ein Pärchen neben mir oder auch Aussagen, wo die sich wirklich verplappert haben, ne? Oder auch Aussagen, wo die gesagt haben, nee, Frau Kolker, die Russin, die neben mir wohnt, die macht das schon, ne? Sie haben dann da immer schon mit unterschrieben. Ja, also der Hammer ist einfach, ja, dass ich kein... Es gab ein Versäumnisurteil. Dann gab es ein Versäumnisurteil mit der Begründung, weil einer der Zeugen behauptet hat, er hätte mich gesehen, als ich irgendwie gelaufen bin, hätte er mich morgens gesehen und er würde gar nicht verstehen, warum ich dann nicht zum Termin erschienen bin. Daraufhin, ich habe den Nachbarn angezeigt und habe das bei der Staatsanwaltschaft angezeigt. Das ist dann auch zurückgegangen. Daraufhin hat sich die Kriminalpolizei bei mir gemeldet und wir hatten länger Kontakt, die wollten ein paar Zeugen haben und ich habe dann gesagt, nee, ich wollte eine Schweigepflichtentbindung machen, habe ich gesagt, nee, ich brauche sowieso die schriftlichen Aussagen von den Ärzten. Ich habe denen dann Atteste eingereicht und auch, ich war unter anderem an dem Tag im Strahlenzentrum von Hamburg, wo also nun bestimmt, weiß ich nicht, 10, 15 Ärzte arbeiten, ich weiß es nicht, und mehrere Mitarbeiter, und die haben mir das dann halt auch bestätigt, dass ich überhaupt nicht laufen konnte. Und habe denen das dann hingeschickt. Und eigentlich war ich guten Mutes, weil der Kripo-Beamte sagt, das ist ja also unglaublich, was die da mit ihm gemacht haben. Und das lief bis dahin ganz gut, bis es zurück an die Staatsanwaltschaft gegangen ist. Und komischerweise dann, ist das eingestellt worden. Erst habe ich gar nichts gehört, dann habe ich nachgehakt und habe die angeschrieben, dass ich da bitte mal das Ergebnis haben möchte. Und dann wurde das eingestellt. Darf ich deine Klamotten anziehen? Und beim Landgericht, Sie hatten dann über den Anwalt eine Berufung eingereicht? Genau, Das wurde dann mit Begründung auf wohl dieses Versäumnisurteil wieder zurückgewiesen? Genau, richtig. Und das Urteil haben Sie auch gar nicht bekommen? Genau, nur in richtig. Kopie? Genau. Sie wollten noch was kopieren und wie war das gewesen? Man wollte von Ihnen sehr viel Geld haben. Wie bitte? Sie wollten noch Akten kopieren und man wollte genau, von Ihnen viel Geld haben. Genau, ja, das Komische war, erstmal war das ganz merkwürdig, dass meine Akte überhaupt nicht da war. Achso, nee, genau, was denn noch passiert ist. Und zwar stand hier auf einmal ein Finanzvollzugsbeamter oder Finanzbeamter und wollte von mir irgendwie Geld haben. Das kam noch im Vorwege. Der wollte von mir Geld haben über eine Angelegenheit, also ein Aktenzeichen, was ich noch nie gehört habe. Und da ich ja mal irgendwann wieder Klage eingereicht habe, dachte ich, okay, jetzt passiert da mal was. Aber es waren halt nur 25 Euro, ich fand das ganz gering. So, und dann, der war zum Glück ganz nett, ich habe gesagt, ja gut, also, ne, ich möchte natürlich schon wissen, wofür das ist, weil ansonsten, ich zahle hier nicht irgendwas. Dann hat er sich wirklich eine Stunde Zeit genommen und ich habe rumtelefoniert, wir haben beim Amtsgericht und beim Landgericht telefoniert und keiner konnte mir halt irgendwas zu diesem Aktenzeichen sagen. Dann hat er nochmal telefoniert, auch er hat keinen Erfolg gehabt. Also komischerweise. So, und dann habe ich gesagt, wissen Sie was, ach, 25 Euro, ich zahle Ihnen das jetzt. Wäre ja toll, wenn das mal positiv für mich jetzt mal vorangeht. Und da stand auch, eigentlich müsste da Schulz gegen Rode stehen. Das haben die auch noch falsch, also war falsch betitelt. Rode gegen Schulz. Dabei war das genau andersrum. Und der war so nett, hat gesagt, nee, wissen Sie was, dann haben Sie nachher nur Theater, zahlen Sie das jetzt nicht. Schreiben Sie mir einfach jetzt auf ein Blankoblatt, dass Sie das nicht erhalten haben und nicht wissen, worum es geht. Und dann klären wir das anders. Aber das fanden wir beide schon recht merkwürdig. Dass da keiner uns erzählen kann, was denn das ist, aber von mir Geld verlangt wird. So, und dann war es weiter, genau, dann zu meiner Akte im Allgemeinen. Ich war überhaupt, ich wurde nicht in Kenntnis gesetzt von diesem Dr. Djuljanov und habe dann auf einmal eine Rechnung bekommen über Gerichtskosten. Und 500 etwas Euro. Und das hat mich so schockiert, weil sowas bekommt man nur, wenn ein Prozess vorbei ist. Aber da ich hier überhaupt nichts gekriegt habe, alles, was beim Amtsgericht über Landgericht gelaufen ist, also ich habe gut die materielle und formelle Berufung, aber Gott, das war am Anfang erhalten. Und zwischenzeitlich, ach so, genau, das war ja auch. Ich habe noch einen Antrag gestellt, weil ich körperlich, ich muss dringend operiert werden und ich habe gebeten, dass ich endlich meine Genesung irgendwie fortschreiten kann und meine OPs durchführen kann. Und habe gebeten, dass das 3 Monate ausgesetzt wird, mindestens, weil das halt wichtig ist, dass ich hier nicht vor die Hunde gehe, weil ich schon wahrscheinlich ein Magen-Darm-Geschwür habe und aufgrund dessen, dass ich die OPs verschoben habe, aus Angst durch dieses Fehlurteil von diesem Urteil von dem Richter, was er da gemacht hat, die Zeugen ohne mich vorzuladen, habe ich ständig Schmerzmittel genommen, tagtäglich, weil ich sonst überhaupt keinen Alltag durchstehe. Und also meine Ärzte sind der Meinung, dass aufgrund dessen habe ich halt diese Probleme mit meinem Bauch und Magen. Und die haben gesagt, das muss jetzt irgendwie, wenn ich noch ein bisschen leben möchte, sollte ich auch gefälligst mal mich jetzt um meine Gesundheit kümmern. Das war dann dieser Antrag und das wurde mir 2 Wochen wurden mir gewährt. Also für 3 OPs oder 4 OPs und wie man das vonstatten bringen soll, weiß ich nicht. Und ansonsten habe ich nichts gehört. Und dann war es genau mit der Akte, dann mit dieser Rechnung. Und dann war die Akte ja irgendwie ein paar Wochen. Komischerweise, das Landgericht sagte, nee, das ist beim Amtsgericht. Das Amtsgericht sagte, nee, das ist beim Landgericht. Und es war nicht auffindbar. Dann hatte ich ja einen Bekannter, der ja Anwalt ist, hatte ich erzählt, in der Geschäftsstelle angerufen und den Herrn Wienholz gesprochen. Und der hat nur einfach gesagt, ja, Frau Schulz sitzt hier. Entschuldigung. Sitzt hier und das ist das und das Aktenzeichen und wollte da irgendwas wissen, wo denn die Akte ist. Und da hat ihnen einfach Auskunft gegeben. Da dachte ich, also das ist ja auch der Knaller. Ne? Da kann also jeder anrufen. Und auch wenn ich angerufen habe und gesagt, ich bin Frau Schulz, also fand ich das schon sehr auffällig, dass dieser Herr Wienholz gleich wusste, wer ich denn bin. Ich meine, Schulz ist ja nun wirklich ein Sammelbegriff. Des Weiteren lebe ich in Hamburg, in einer Millionenstadt. Und dann im Amtsgericht Hamburg, was ist denn das, Hamburg Mitte, ne, Siebelkingsplatz, das ist ja das Hauptgerichtsgebäude. Also da haben wir ja nun wesentlich mehr Fälle als nun meinen auf dem Tisch. Finde ich auch ganz merkwürdig, muss ich sagen. Ja. Naja, und dann war das Theater, genau, was Sie fragten jetzt mit den 50 Cent. Dann ist die Akte ja irgendwann wieder aufgetaucht und dann hatte ich Herrn Wienholz angerufen und gesagt, okay, ich weiß hier gar nicht, was gelaufen ist. Und das Erste, was er mir sagte, irgendwie Sie mit Ihren komischen Anwälten und das ist ja sowieso alles ganz komisch und wenn man sich nicht kümmert und er war total patzig und gesagt, also wissen Sie, irgendwie, ich habe jetzt keine Lust, hier rumzudiskutieren, ich möchte jetzt Akteneinsicht nehmen und wie ist denn das jetzt, geht das, wie geht das vonstatten, habe ich die Möglichkeit, vor Gericht zu kopieren oder kriege ich die Akte kurz mit, dass ich die kopieren gehe oder er sagt, nö, also Sie müssen jetzt hier 50 Cent pro Seite, das sind ungefähr 2000 Euro, die bringen Sie dann mal mit und dann kriegen Sie die Unterlagen. Und da habe ich gedacht, also das ist ja wohl der Witz. Auch wenn ich arbeiten würde, das hat man ja nun mal nicht eben mal nebenbei irgendwo liegen. Das ist ja schon eine Menge Geld. Da habe ich gesagt, also es tut mir leid. Ne? Und dann haben Sie halt Pech gehabt. Und da habe ich gesagt, dann hören Sie mal zu. Ne? Sie dürfen mir gar nicht die Akten verweigern. Das ist jetzt beim Amtsgericht. Und da habe ich halt auch einen Blick ohne Anwalt. Und ich brauche die Akte. Er meinte, ich sage, das ist kein Problem, dann nehme ich halt meinen Kopierer mit, Papier und Tinte und zahle ihm meinetwegen Stromgeld. Und dann ist er irgendwie, hat er eingelenkt und sagt, dann kommen Sie mal vorbei, dann kopiere ich Ihnen das so. Und dann hatte ich ja zum Glück einen Freund mit, der ist dann als Zeugen, weil ich da irgendwie dachte, dass das da schon gelaufen ist, das ist immer gut, einen Zeugen dabei zu haben. Und dann hieß es auf einmal, also ich kriege jetzt 50 Cent pro Seite. Und dann habe ich gesagt, also gehen wir ganz ehrlich, Herr Wienholz, wir haben gerade telefoniert, wollen Sie mich veräppeln? Das war wohl der Knaller. Und netterweise hat er mir, weiß ich nicht, 6 Seiten kopiert, hat vorher noch aus der Akte irgendwie Notizen vom Richter rausgenommen oder irgendwelche Blätter, die ich nicht sehen sollte und habe gesagt, also stopp, die können Sie gleich wieder reinlegen, das ist meine Akte und die möchte ich bitte auch vollständig haben. Und sagt er, nee, das ist nur für den Richter bestimmt, ich sag auch so. Ja, dann hat er mich ungefähr halbe, dreiviertel Stunde auf 6 Seiten Kopien warten lassen. was bei unseren heutigen Kopiergeräten. Fand ich auch sehr nett, ja. Ja, das zum Thema Akte. Mhm. Und dann, hallo? Ja, Sie waren früher mal im Immobilienbereich tätig und hatten Angestellte? Ja, was heißt Angestellte? Ja. Mitarbeiter? Mitarbeiter, ja. Aha. Was hatten Sie denn damals beruflich alles gemacht? Also, ich habe mit 17 angefangen, bei Bassbau zu arbeiten, nee, Quatsch, bei Gerlach zu arbeiten. Und mit 19 bin ich dann, also ne, im Marketingbereich, das habe ich mal, also damals mit Telefonmarketing angefangen, mit Maklersachen. Wir haben damals Bauherrenmodelle aufgekauft und das in Grundeigentum umgewandelt und das als Eigentumswohnung vermarktet. Ja, und ich war halt für die Neukundenwerbung und ja, Telefonmarketing zuständig. Und für Besichtigungen dann ein paar Verwaltungsaufgaben gemacht. Mit 19 bin ich dann zu Bassbau gegangen. Und genau, da wurde ich dann Abteilungsleiterin für den Marketingbereich. Dann bin ich Mama geworden und dann haben wir alle erzählt, das kannst du nicht machen. Also es war, anfangs war es selbstständig, also ne, freiberuflich, dann war es halt angestellt, halt selbstständig. Und dann bin ich Mama geworden und ja, wir alle haben gesagt, das kannst du nicht machen. Das ist, du hast jetzt Verantwortung und ja, danach war ich dann 3 Jahre bei der DKV angestellt, als kaufmännische Angestellte. Und irgendwann bin ich dann, ja, zurück irgendwie in den Immobilienbereich gerutscht. Sie hatten gut verdient. Ich, ja, kann mich nicht beklagen. Ne? Oder konnte mich nicht beklagen, besser gesagt, ja. Ja. Mhm. Gibt's noch irgendwas, was wir ausgelassen haben? Wie bitte? Gibt es noch etwas, was wir ausgelassen haben, etwas Wichtiges? Geschäftlich? Irgendetwas. Im Allgemeinen? Oh, ja, bestimmt ganz viel. Also das war ja. Also im Grunde genommen, es ist, also was ganz schlimm ist, dass irgendwie Nachbarn, mit denen ich ein gutes Verhältnis hatte, nie Probleme hatte. Im Gegenteil, selbst Nachbarn, die haben sich nicht getraut, in den Garten zu gehen und ich habe den Kindergarten Plätze besorgt und wir haben ja mit unseren Kindern gemeinsam gespielt. Auf einmal, dass wirklich Herr Rode so viel Einfluss hat oder sie so eine Angst haben, dass sie echt uneidliche Falschaussagen vor Gericht machen und bereit sind. Irgendwie, ich weiß nicht, ob die Tragweite irgendwie ihrer Taten nicht sehen und das irgendwie nur witzig finden oder vielleicht auch einige Interesse an meiner Wohnung haben oder auch, was ich höre, ja, wie kannst du dir denn wohl eine Wohnung leisten irgendwie? Also, ne, die wohnen dann irgendwie zu zweit mit 5 Leuten, mit 5 Leuten in einer 2-Zimmer-Wohnung und ja, ich habe hier jetzt 3,5 Zimmer mit Garten und Terrasse. Gut, das war Neid oder was weiß ich, was da noch mitspricht, aber es war vorher halt nicht da. Und dann, nur, dass sie mich hier wirklich ne, mit meiner Tochter raussetzen wollen, also ja, das finde ich irgendwie ganz schlimm. Und auch diese, ja, sie selber, ne, die halten sich hier nicht an Mittagspausen, die knallen mit den Türen. Hier die Russin neben mir, die setzt fast ihre Wohnung in Brand. Ein anderer Mieter, der hat vor 2 Jahren eine Bombe gebaut, der wollte sich umbringen und unser ganzes Haus in die Luft sprengen. Andere Mieter prügeln sich hier. Gegenüber von mir wohnen ganz nette Studenten, aber die machen ständig Party. Die über mir, die bohren sonntags um 6 und sägen. Also keiner hält sich hier irgendwie an irgendwas. Und ja. Wie häufig gab es da Feuer? Wie bitte? Wie häufig gab es Feuer? Ja, dieses Jahr schon 7 Mal, ne? Ja, was war diese? Erzählen Sie mal. Bei dieser Russin. Ja, komischerweise sind aber auch jetzt nur 2 bei der Polizei gespeichert. Ja, obwohl erzählen Sie mal, was da gewesen ist mit diesen 7 Mal. Ja, doch das ganze Haus war verqualmt. Also bis oben hin war verraucht. Angeblich laut Polizei, das war jetzt vor kurzem, vor 2 Wochen, glaube ich, das letzte Mal. Ich habe mir das Aktenzeichen geben lassen. Das hat gestunken, aber nicht nach Essen, sondern auch nach Plastik oder irgendwas anderem, aber nicht nur nach Essen. Hinzu kommt, das ist eine Einzimmerwohnung und da, ich meine, ich weiß nicht, was da gebrannt hat, bis das wirklich in ein 2-stöckiges Wohnhaus irgendwie hochzieht. Da muss da schon massiv was passiert sein. Ja, also laut Polizei hieß es dann, dass das nur Essen war. Habe ich gesagt. Also es ist ja echt schon merkwürdig, wir haben überall Rauchmelder in der Wohnung, sie hat eine Einzimmerwohnung. Die Frau muss entweder betrunken sein, die muss irgendwie, weiß ich nicht, ob die Wahrnehmungsstörung hat, aber so, die Feuermelder sind ja super laut. ne, oder auch wenn die kaputt sind, sowas merkt man doch. Also, ne, das ist doch nicht normal. Vor allen Dingen, die gefährdet uns hier. Wir haben hier Angst. Das ist irgendwie nicht das erste Mal, sondern schon das siebte Mal in diesem Jahr. Naja, und das Komische, ja, genau, ich war dann bei meiner Nachbarin ganz oben und bin dann zum Glück auch runtergekommen. Die Feuerwehr, also wir haben dann, ich habe dann die Feuerwehr und die Polizei gerufen und bin dann runtergegangen und habe dann nur mitbekommen, dass die Mieter über mir dann gerade der Polizei erzählten, ach, wissen Sie was, ach, das liegt hier an den Abzugsrohren, das ist hier alles gar nicht so schlimm. Und ach, Frau Schulz, das ist hier nur eine interne Mietstreiterei. Also, da habe ich auch gedacht, also, ich habe gesagt, Herr Hennings, wie können Sie sowas als erwachsener Mann sagen? Sie können sich echt mal was schämen. Wir sind hier mehrere Menschen, hier leben Kinder, ältere Leute. Das kann lebensgefährlich sein. Darüber macht man doch keine Späße und erzählt dann noch so ein Blödsinn, dass das an irgendwelchen Rohren liegt. Naja, und letztes Jahr war das nämlich auch, da war ja auch, hat die Polizei, das war noch schlimmer, da hat die Feuerwehr gesagt, sofort raus aus dem Haus. Da standen wir also mit mehreren Leuten, mit unseren Kindern auf dem Arm auf der Straße. Und diese Frau hier, die auch diese Mobbing-Aktion gegen mich gemacht hat, und hier auch diese Russin, ne, wo das gebrannt hat, sagte dann, nee, hier hat das nicht gebrannt. Also auch vor der Polizei, sodass wirklich zwei Polizeibeamten sie zur Seite ziehen mussten, um in ihre Wohnung zu kommen. Und daraufhin hat eigentlich letztes Jahr die Wache schon gesagt, also wenn das nochmal vorkommt, weil ja nun ständig auch die Polizei auf mich gehetzt hat und hier nie irgendeine Ruhestörung irgendwie festgestellt werden konnte, dann schicken wir da mal einen Amtsarzt hin, ne? Aber komischerweise ist ja nichts passiert. Und dann wollte ich die Aktenzeichen von diesem Vorfall vom letzten Jahr haben, von der Wache. Und komischerweise der Polizist, die mich gefunden. Und ein Bekannter von mir, der ist auch Polizist, der hat auch geguckt, der hat dieses Aktenzeichen auch nicht gefunden. Ja. Ja, ist schon komisch, wenn solche Sachen irgendwie verschwinden, ne? Haben Sie am Dienstag Zeit? Wie bitte? Haben Sie am Dienstag um 13 Uhr Zeit? Am Dienstag? Ja. Ja. Der Rotary Club trifft sich jeden Dienstag um 13 Uhr im Kempinski Hotel Atlantik an der Alsterstraße 72 bis 79 in Hamburg. Okay. Da können Sie knipsen. Okay. Und zwar immer schön Menschenmengen, wo mehrere Leute auf dem Bild sind. Und natürlich auch einzelne Leute, darunter auch Ihr Vermieter. Okay. Und dann natürlich auch das Gebäude Steintor. Ich weiß nicht genau, wo genau das ist, aber vielleicht hat der Rotary Club ja auch noch einen Sitz dort. Ansonsten eben, wo die Leute da so außen eingehen. Das finden Sie alles auf der Webseite Hamburg Steintor Rotary Club. Es heißt genau rotary-hamburg-steintor.de. Okay. Das ist ja witzig. Ich war im Atlantik, war ja gut, das ist ein bisschen her, aber da war ich auch immer zu Tisch. Jetzt sehe ich hier noch eine Adresse. So, Seiteneinsteiger e.V., Bismarckstraße 82 in Hamburg. Aber gut, Sie können ja selbst dort mal anrufen und fragen, wenn Sie mal Veranstaltungen haben und so weiter. Meetings sehe ich hier zum Beispiel, Hotel Atlantik. Mal sehen, das Datum. Januar, Mai, das letzte wäre hier Dezember. Wir haben jetzt September, 27., 20., 13. Also Hotel Atlantik, fast immer Hotel Atlantik. Das ist bei den Meetings auf der Webseite. Okay. Da können Sie dann gucken, wann Sie Ihre gewissen Gegner dort mal fotografieren können, in der Öffentlichkeit. Schon. Nicht im Hotel, sondern außerhalb des Hotels. Aber manchmal gibt es auch so Veranstaltungen mit dem Bürgermeister zusammen. Ach, wissen Sie, was auch so toll ist an Fotohandys? Man kann so tun, als würde man irgendwie rumsimsen, ne? Und auch gute Fotos machen. Mhm. Obwohl drinnen ist natürlich, ja, wenn man einen Blitz braucht, ist es natürlich doof. Sie brauchen ja bloß die Leute von draußen natürlich rechtzeitig anfangen und dann die ganzen Leute, wie sie da reinmarschieren, knipsen. Mhm. Und Sie werden ja sicherlich auch Ihren... Das ist eine scheiß Webseite. Ihren Herrn Rode wiedererkennen. Mhm. Ach, was ganz Wichtiges, was mir noch einfällt. ich habe ja eine Auflage. Also komischerweise im Bad und im WC, genau da, wo dieser Fäkalienvorfall ja nun vonstatten gegangen ist. Und wenn man jetzt in meine Wohnung geht, es riecht zwar nach frischer Wäsche, aber es riecht da hinten auch muffig. Also ne, es ist alles feucht, es ist ekelig, ich habe da Silberfische, es ist Schimmel da. Hat er gar nicht gemessen, aber er hat ja nun von der Behörde, hat er von einem Wohnungspflege, von der Wohnungspflege hat er trotzdem Türen und Fenster sollen hier erneuert werden, weil ich eigentlich, also ja gut, die Heizung funktioniert zwar nicht mehr, aber dann heizt man nach draußen und es zieht und es kommt natürlich auch Kälte rein und das hat er nicht getan. Also er hat sich, also Herr Rode hat sich nicht gemeldet, obwohl das eine Auflage ist. Ich bin mir nicht sicher, auf jeden Fall, ob Herr Rode das war. Da müsste er irgendwie eine neue Brille haben. Wobei, ich habe mal auf seine Webseite geguckt und das kann gut sein. Mir wurde hier gegen die Tür getreten. Ne? Und zwar ungefähr 10 Minuten, eine Viertelstunde. Erst gehauen und dann irgendwie, ja, hörte sich an wie mit dem Fuß. Also, oder massiv halt gegengehauen. Und das war, die kamen aus der Tiefgarage, haben also Zugang zu diesem Haus. Und ja, ich weiß nicht, ob Herr Rode das war. Der hatte eine große, dicke, schwarze Brille auf. Die kannte ich von ihm vorher nicht. Und noch ein anderer Herr mit irgendeinem komischen Ding in der Hand. Ich weiß nicht, was er da in der Hand hatte. Und das war also ungefähr, ja, es müsste, ich nehme mal an, das ist irgendwie wegen der Auflage von der Behörde irgendwie aus Wut entstanden. Also ich habe keinen Anruf bekommen wegen einer Terminvereinbarung. Ich wurde auch nicht angeschrieben. Ich hatte auch keine Nachricht im Briefkasten. Und weil ich Angst hatte über diesen Auftritt, habe ich auch die Tür nicht aufgemacht. Ja, versuchen Sie mal einfach in Hamburg bei der Stadt anzurufen, wann denn der Bürgermeister Termine mit den Medien und Presse hat und so weiter. Ja, okay. Normalerweise gibt es da eine Webseite, bei uns gibt es das und da steht manchmal auch der Rotary Club drin. Und da kann man dann die Leutchen mit dem Bürgermeister oder vielleicht mit dem Polizeipräsidenten zusammen fotografieren. So wie ich es auch gemacht habe. Okay. Zum Beispiel gibt es am 17.09. 10 Uhr den Bürgermeistergang. Da gibt es zwar auch Tickets für 22,50 Euro, aber vielleicht lässt man sie ja da so mitgehen als Medienberichterstatterin. Ich weiß es nicht. Vielleicht gibt es auch noch andere Listen von Terminen, wo eben diese Presseveranstaltungen sind. Damit sie auch mal gucken können, wenn der Rotary Club sich dort irgendwo mit dem Bürgermeister trifft. Ja, ich bin da mal auf die Seite gespannt. Wer weiß, was ich da noch für Gesichter wiederfinde, ne?